Fee. Ja, man kommt schnell dahinter, das Küssen im Winter hat wirklich seinen Sinn. Und manchmal kommt der Sonnenschein, dann hört in Füssen auf zu schneien. Doch keine Angst, verlasst euch drauf, das Küssen, das hört niemals auf. Weil die Mädels in Füssen im Winter gut küssen, drum lieb ich diesen Ort. Ja, das müssen sie wissen, das Küssen in Füssen, das ist mein Wintersport. Wenn's draußen schneit, wird's höchste Zeit, dass man auf Reisen geht. Freunde, ade, mir hat der Schnee längst schon den Kopf verdreht. Einen Rucksack guter Laune und ein Köpfchen voll Glück nehm ich mit auf meine Reise und die Sorgen, die bleiben zurück. Weil die Mädels in Füssen im Winter gut küssen, drum blieb ich diesen Ort. Ja, das müssen sie wissen, das Küssen in Füssen, das ist mein Wintersport. Küssen im Winter hat wirklich seinen Sinn. Und manchmal kommt der Sonnenschein, dann hört's in Füssen auf zu schneien. Doch keine Angst, verlasst euch drauf, das Küssen, das hört niemals auf. Weil die Mädels in Füssen im Winter gut küssen, drum lieb ich diesen Ort. Ja, das müssen sie doch langsam wissen, dass sie kriegen müssen. Nur allein das Küssen ist für mich mein schönster Wintersport. Juhu!